Elftens. Das Gute, das Wahre und das Schöne ist in allem. Wahrer Reichtum lässt sich nicht kaufen. Er ist unbezahlbar. Er offenbart sich, wenn wir uns an unsere natürliche Großzügigkeit erinnern. Wenn wir uns frei und vollständig verschenken, dann wird uns das Universum auf eine schier wundersame Weise zurückbeschenken. In den letzten 20 Minuten unseres Daseins werden wir uns sicher nicht fragen, wie viel Geld wir auf dem Konto zurücklassen, sondern wie viele Augenblicke wir die Schönheit der Existenz gefeiert haben, allein und mit unseren Liebsten. Der berechnende Verstand denkt, ich kann nur das lieben, was meine Liebe verdient hat. Doch das Herz sagt, lass mich alles lieben. Und die verborgene Vollkommenheit selbst im Hässlichen und Dunklen finden. Liebe dein Herz frei. 12. Bleib im Feuer der Wahrheit stehen, bis du weißt, wer du wirklich bist. Deine Sterblichkeit ist der beste Ratgeber für ein reiches Leben. Wenn du dich vor dem Tod fürchtest, dann hast du noch nicht voll gelebt. Du kannst dich ängstlich vor dieser Frage verstecken. Doch dann wirst du Reichtum und Sicherheit in Geldscheinen, in Versicherungen und Sandbogen suchen. Was für eine Verschwendung deiner Lebenszeit. Denn der Moment wird für uns alle kommen, an dem wir all dies loslassen müssen. Warum dich nicht gut auf diesen letzten Tanz vorbereiten, indem du jetzt und hier aus all den existenziellen Fragen einen Scheiterhaufen errichtest und darauf alle Halbwahrheiten verbrennst? Du stirbst. Beginne zu leben. 13. Du wurdest geboren, um das Wunder der Schöpfung zu feiern. Wo ziehst du heute die Grenze zwischen möglich und unmöglich? Und bist du dir da so sicher? Wir haben nämlich alle eines gemeinsam. Wir haben noch lange nicht alle unsere Möglichkeiten ausgeschöpft. Das, was du heute lebst, ist nicht das Ende, sondern immer der Beginn. Du kannst deinen Geist zu einer kleinen, verstaubten Besenkammer der Mittelmäßigkeit verkommen lassen oder ihn in eine lichtdurchflutete Kathedrale des Lebens verwandeln, in dem die Grenzenlosigkeit der Schöpfung gefeiert wird. Du bist ein Wunder. Du bist ausgestattet mit so vielen Gaben. Viele davon noch unentdeckt. Erlaube dir, immer wieder neu und noch größer zu denken, wer du bist, was du kannst und was du der Welt zu geben hast. Lass dein Leben ein Lobgesang auf den Reichtum der Schöpfung sein. 14. Gute Dinge brauchen oft einen langen Atem. Uff. Gedanken sind Licht. Deshalb ist eine Idee sehr schnell geboren und auch wieder zerfallen. Puff. Die Frage ist, wie wichtig ist es dir, sie bis in dein Fühlen, Handeln und die Ebene der Dinge hinein zu manifestieren? Dafür wirst du einen langen Atem, Vertrauen und Weggefährten brauchen, die bereit sind, jeden einzelnen Tag bei Sonne und Regen gemeinsam mit dir auf der Übungsmatte zu erscheinen. Süchtig nach dem schnellen Kick, dann bringst du dich um die Freude der Ernte. Das Geheimnis liegt darin, dich nicht in das Ziel, sondern in deinen Weg zu verlieben. Dann bedeutet Geduld nicht mehr Verzicht, sondern schenkt dir eine erstaunliche Offenbarung. Du wirst wesentlich mehr erreichen, denn die Plateauphasen schrecken dich jetzt nicht mehr ab. Außerdem wirst du deinen Weg nicht mehr wie ein dummer Esel entlang hetzen, sondern in Frieden und Freude wandeln. Warum? Weil du mit deinem Pfad eins geworden und so in dir angekommen bist. 15. Du bist viel größer, als du glaubst. Wenn du dich lange nicht mehr gewundert hast, dann solltest du dich fragen, ob du noch lebst. Wenn du glaubst, alles im Griff zu haben, dann entwickelst du dich einfach nicht schnell genug. So verführerisch bequem die Komfortzone des Bekannten ist, sie stellt immer nur einen kleinen, winzigen Teller in einem riesigen Universum voller Wunder dar. Vielleicht denkst du ja, mir reicht, was ich habe. Okay, das ist dein gutes Recht. Doch wisse, eine Komfortzone schrumpft oder wächst. Es gibt keinen Stillstand. Dich den Routinen deines Lebens zu überlassen, bedeutet, langsam, aber sicher zu verblöden. Wenn du nicht darauf wartest, dass dich eine Krise zum Ausbruch zwingt, sondern du immer wieder bewusst und freiwillig ins Unbekannte trittst, dann verwandelt sich die alte Angst in eine neue Erregung. Es gibt zwei Wege, Sicherheit im Wandel zu suchen. Die einen versuchen, sich krampfhaft am einmal erreichten Ufer festzuhalten. Die anderen lassen los und werden eins mit dem Fluss. 16. Alles entspringt dem Meer der Stille. Alles beginnt im Nichts. Alles endet dort. Doch dieses Nichts ist nicht leer. Es ist alles. Für einen Moment erhebt sich deine kleine Welle aus dem Ozean der Stille. Du sehnst dich, du kämpfst, du leidest, du erkennst. Irgendwann, das Universum hat gerade einmal kurz gezwinkert, kehrt die kleine Welle wieder in ihr Zuhause zurück. Was dann passiert, wer kann dies schon so sicher sagen? Die Atheisten glauben, das war's. Die Christen hoffen, dann komme ich in den Himmel. Und die Buddhisten denken, ich werde als Welle wiedergeboren. Die gute Nachricht ist, egal woran du glaubst, du kannst die glückselige Stille dieses Ozeans heute und hier erfahren. Der Zugang zu ihr liegt in dir. Zu wissen, dass es ihn gibt und regelmäßig zum Beispiel durch Meditation in ihn einzutauchen, hilft dir definitiv, dein Leben als kleine Welle mit einem Lächeln auf den Lippen zu meistern. Wer von dieser stillen Ekstase gekostet hat, wird die Reichtümer dieser Welt entspannter genießen und leichter loslassen können. 17. Du bist ein unbezahlbar wertvolles Wesen. Wenn du noch einen Beweis für den Reichtum des Lebens brauchst, stell dich vor einen Spiegel und schau dir einige Minuten still in die Augen. Du bist ein Wunder, unbezahlbar kostbar, genauso wie du bist. Weißt du das? Es wäre gut, wenn du es weißt, denn dieses Wissen verändert alles. Du ziehst nämlich nicht an, was du willst, sondern was du glaubst zu sein. 18. Du bist alles. Der gesamte Reichtum des Lebens ist jetzt bereits in dir.